Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. In Frankreich hat Staatschef Macron den zuvor zurückgetretenen Politiker Le Cornu erneut zum Premierminister ernannt. Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, wurde Le Cornu beauftragt, ein neues Kabinett zusammenzustellen. Der 39-Jährige erklärte, die politische Krise in Frankreich müsse ein Ende finden. Die Verbesserung der Staatsfinanzen nannte er eine Priorität. Mit dem Festhalten an seinem vertrauten Le Cornu widersetzte sich Macron erneut Forderungen, einen Regierungschef aus dem linken Lager zu ernennen. Dies hatten unter anderem die Sozialisten gefordert. Le Cornu war am Montag angesichts innenpolitischer Widerstände nach rund einem Monat im Amt zurückgetreten. Er war bereits der 5. Regierungschef in weniger als 2 Jahren. Die französische Nationalversammlung ist seit den vorgezogenen Neuwahlen 2024 in 3 konkurrierende Blöcke gespalten und gilt als weitgehend blockiert. Gerungen wird derzeit vor allem um den Haushalt des hochverschuldeten Landes. Ägyptens Präsident al-Sisi hat Bundeskanzler Merz zu einer Zeremonie anlässlich der Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen eingeladen. Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplans für das Palästinensergebiet. Der deutsche Regierungssprecher Cornelius teilte mit, Merz habe al-Sisi für Ägyptens Vermittlungen gedankt. Deutschland werde sich gemeinsam mit Ägypten für die Befreiung der Geiseln, einen stabilen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau Gazas engagieren. Ärzte ohne Grenzen forderte nach Beginn der Waffenruhe im Gazakrieg eine deutliche Ausweitung der humanitären Hilfe. Die Hilfsorganisation betonte, die erschöpften und hungernden Menschen in Gaza müssten in den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser überleben. US-Präsident Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100% auf Waren aus China angekündigt. Diese sollten spätestens zum 1. November auf bereits bestehende Zölle aufgeschlagen werden, erklärte Trump. Zudem stellte der US-Präsident Exportkontrollen für sämtliche kritische US-Software in Aussicht. Er begründete seine Pläne mit der aktuellen Handelspolitik Chinas. Einige Stunden zuvor hatte Trump bereits wegen der chinesischen Exportkontrollen für seltene Erden ein geplantes Treffen mit Staatschef Xi in Frage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Deutschland, Großbritannien und Frankreich befürworten es, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte zu nutzen. Das geht aus einer Erklärung von Bundeskanzler Merz, Premierminister Starmer und Präsident Macron hervor, die sich telefonisch in dieser Frage ausgetauscht hatten. Man sei bereit, in enger Zusammenarbeit mit den USA koordiniert vorzugehen, hieß es weiter. Zudem boten die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich der iranischen Regierung eine Wiederaufnahme der Gespräche über das Nuklearprogramm Teherans an. Ziel sei ein neues Abkommen. Dieses müsse sicherstellen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen werde. In den Niederlanden hat der rechtspopulistische Politiker Wilders wegen einer mutmaßlichen Anschlagsgefahr seinen Wahlkampf vorerst ausgesetzt. Hintergrund sind Antiterrorermittlungen im Nachbarland Belgien. Wilders teilte auf der Plattform X mit, er sei vom niederländischen Geheimdienst NCTV informiert worden, dass auch er ins Visier genommen worden sei. Am Donnerstag hatten belgische Behörden 3 Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, eine Terrorattacke gegen Politiker geplant zu haben. Medienberichten zufolge war auch Belgiens Premier De Wever ein Ziel. Nach dem Bruch der Regierungskoalition finden in den Niederlanden am 29. Oktober Neuwahlen statt. In der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat die deutsche Nationalmannschaft gegen Luxemburg mit 4:0 gewonnen. Die Tore in Sinsheim schossen David Raum, 2-mal Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Abschließend das Wetter. In der Nacht in der Nordhälfte stark bewölkt, vereinzelt Regen. Nach Süden Ausbreitung von Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte 14 bis 3 Grad. Am Tag verbreitet bedeckt, örtlich Sprühregen. Im Südwesten und Richtung Alpen nach Nebelauflösung Auflockerungen, teils auch sonnig.

Tulog na rin sila, pwede tong wasakin na. Siyempre pagkapasok gamit nyo ay akin na. Watch list at hit list, nasa isang pahina. Nakahigat basa na sa pula, huli kong panaginip yung pala. One by one ko lang naiwan sa ina, one by one lang naiwan ko tang ina. Hoy boy, alam mo ba, usap-usapan sa amin. Magpakalat-kalat, bakit damputin ka sa ilalim. Mahirap na pag napuwin ka. Huwag ka kakababa, baka mauling ka. Kala mo loto ko mamili ng panahon. Deutschlandfunk Kultur Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. In Frankreich hat Staatschef Macron den zurückgetretenen Premier Le Cornu erneut zum Regierungschef ernannt. Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, wurde Le Cornu beauftragt, ein neues Kabinett zu bilden. Dieser erklärte, die politische Krise in Frankreich müsse ein Ende finden. Als eine Priorität nannte er die Verbesserung der Staatsfinanzen. Präsident Macron widersetzte sich mit der erneuten Ernennung seines Vertrauten Le Cornu erneut Forderungen der Linken, einen Regierungschef aus ihrem Lager zu bestimmen. Le Cornu war am Montag angesichts innenpolitischer Widerstände nach rund einem Monat im Amt zurückgetreten. Seine erneute Ernennung ist die bereits 6. eines Regierungschefs in weniger als 2 Jahren. Die französische Nationalversammlung ist seit den vorgezogenen Neuwahlen 2024 in 3 konkurrierende Blöcke gespalten und gilt als weitgehend blockiert. Ägyptens Präsident al-Sisi hat Bundeskanzler Merz zu einer Zeremonie anlässlich der Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen eingeladen. Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplans für das Palästinensergebiet. Der deutsche Regierungssprecher Cornelius teilte mit, Merz habe al-Sisi für Ägyptens Vermittlung gedankt. Deutschland werde sich gemeinsam mit Ägypten für die Befreiung der Geiseln, einen stabilen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau Gazas engagieren. Auch Trump will während seiner morgen beginnenden Nahostreise Ägypten besuchen. Dies gab er im Weißen Haus in Washington bekannt. Er sagte, außerdem werde er in Jerusalem vor dem israelischen Parlament sprechen. Genaue Termine nannte er nicht. An den Grenzübergängen zum Gazastreifen stehen nach Angaben der Vereinten Nationen 60.000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit. Weitere 100.000 Tonnen seien in der Region im Zulauf, sagte der Deutschlanddirektor des UNO-Welternährungsprogramms FRIC dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit lasse sich Gaza fast 3 Monate lang versorgen. Weiter hieß es, allein im ersten Monat könne man so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und Lebensmittelpaketen versorgen. Dazu müssten nun mit der Waffenruhe auch sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte ermöglicht werden. Es zähle jede Stunde. Auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen forderte rasche Hilfen. Sie erklärte, die erschöpften und hungernden Menschen in Gaza müssten in den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser überleben und seien mit enormen medizinischen, psychologischen und materiellen Herausforderungen konfrontiert. US-Präsident Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100% auf Waren aus China angekündigt. Diese sollten spätestens zum 1. November auf bereits bestehende Zölle aufgeschlagen werden, erklärte Trump. Zudem stellte der US-Präsident Exportkontrollen für sämtliche kritische US-Software in Aussicht. Er begründete seine Pläne mit der aktuellen Handelspolitik Chinas. Einige Stunden zuvor hatte Trump bereits wegen der chinesischen Exportkontrollen für seltene Erden ein geplantes Treffen mit Staatschef Xi in Frage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. In Mexiko sind bei heftigen Regenfällen mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Zivilschutzes gab es nahezu im gesamten Land Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Veracruz, Querétaro, Hidalgo und San Luis Potosí. Dort stehen ganze Landstriche unter Wasser. Mindestens 6.000 Häuser wurden beschädigt. Viele Menschen warten auf den Dächern auf Hilfe. In dem Land hatte es seit Donnerstag heftig geregnet.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 3 Uhr, die Nachrichten.